Ich wach auf, er ist da. Mein erster Gedanke, so hautnah und doch so fern wie gern, würde ich das ändern. Die Augen, die öffnen sich, dann wünsche ich mir ganz heimlich, ich könnte zu ihm stehen und mit ihm fortgehen. Doch wer ein Schloss aus Wolken baut, der vergisst, dass sie nur aus Wasser sind. Sobald man wieder nach oben schaut, sind sie verschwunden, aufgelöst im Wind. Sind sie verschwunden, aufgelöst im Wind. Ich atme, er geht nicht fort, doch ich will es so an einem Ort zusammen sein, daheim, nur wir zwei allein. Doch wer ein Schloss aus Wolken baut, der vergisst, dass manchmal die Stürme wehen. Der Blitz geht unter im Donnerlaut. Doch kann so eine Liebe bestehen. Doch kann so meine Liebe bestehen. Ich log dich an, hab dir nicht vertraut. Wär ich nur ein Prinz, der sich einmal traut und zu seiner Meinung steht, das zwischen uns ist nur Schein. Ich liebe ihn, nur ihn allein. Und es schmerzt dich so zu sehen, aber du musst mich verstehen, ich will nicht länger schweigen. Kannst du mir seine Welt mal zeigen? Denn wer ein Schloss aus Wolken baut, der hat die Hoffnung nicht aufgegeben, ist jemand, der nicht rückwärts schaut und möchte leben, schwebend auf dem Wind. Und möchte leben, schwebend auf dem Wind.